dick. Kurz und lang. Karma Papa selbst ist völlig rosa. Rosa, du machst deinen Scherz wie ein Rabe, ein ganz großer. Barba Mama ist schwarz. Barba Kuss ist gelb wie Butter. Barba Lala grün, so grün wie Gras. Barba Letta, die wirkt einfach in Orange viel netter. Wie Barba wo aussieht, das ist was. Pünktchen in Rot, Grün und Weiß. Der hat sich wohl sehr oft bekleckert. Violett ist Barbabella. Barbarix ist Kornblumenblau. Barbabum ist rot wie ein Tuch. Rote geht es überhaupt nicht. Sie kommen heute zu Besuch. Dick. Kurz oder lang und besucht mal Barba Papa. Barba Papa, Barba Mama, Barba Rix, Barba Bella, Barba Letta, Barba Bum, Barba Bo, Barba Kuss, Barba Lala. Kommt